In dem Jahre, in welchem der Tartan nach Asdod kam, als ihn der König Sargon von Assyrien sandte, und er Asdod belagerte und eroberte, zu jener Zeit redete Jahwe durch Jesaja, den Sohn des Amots, folgendes: Wohlan, tue das herrene Gewand von deinen Hüften ab und ziehe deine Schuhe von deinen Füßen. Und er sät also, so dass er ohne Obergewand und barfuß einherging. Und Jahwe sprach: Gleich wie mein Knecht Jesaja ohne Obergewand und barfuß einhergegangen ist, als Zeichen und Sinnbild gegenüber Ägypten und Kusch auf 3 Jahre hinaus, so wird der König von Assyrien die gefangenen Ägypter und die weggeführten Kuschiten einherziehen lassen, Junge und Alte, ohne Obergewand und barfuß und mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens. Da wird man dann erschrocken und enttäuscht sein über Kusch, nachdem man ausblickte, und über Ägypten, mit dem man sich brüstete, und die Bewohner dieser Küste werden an jenem Tage sprechen, wenn es so denen ergangen ist, nach denen wir ausblickten, zu denen wir um Hilfe geflohen waren, um uns vor dem Könige von Assyrien zu retten, wie können wir da entrinnen?